Deutschlandfunk. Kommentar. Teure Mieten und zu wenig Wohnraum. Tausende Menschen sind heute auf die Straßen gegangen, um gegen die Mietentwicklung in großen Städten zu demonstrieren. In Berlin ging es auch um ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungsgesellschaften. Über die Mietentwicklung und die Proteste dagegen der Kommentar von Manfred Götzke. Es reicht. Mietenwahnsinn stoppen, skandierten die Berliner Mieter heute zu Zehntausenden. Zehntausende Paare, Familien, bei denen jeden Tag die Angst mit am Tisch sitzt, dass sie sich ihre Miete bald nicht mehr leisten können. Und zwar nicht nur Geringverdiener, Menschen, die ihren Job verloren haben, auch Leute mit ganz normalen Durchschnittseinkommen haben die berechtigte Sorge, dass sie sich Wohnen in der Hauptstadt nicht mehr leisten können. Es ist ja auch ein Wahnsinn. In keiner anderen Großstadt steigen die Mieten zurzeit so stark wie in Berlin. Sie haben sich verdoppelt, in den letzten 10 Jahren auf mehr als 11 Euro im Schnitt. Mit knapp 18 Euro pro Quadratmeter ist München die teuerste Großstadt. Dass viele Berliner Bürger nun für radikale Maßnahmen, für die Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen kämpfen, ist nachvollziehbar. Wahrscheinlich ist es sogar notwendig. Denn was die Politik bislang aufgeboten hat, um Wohnraum in Berlin und in anderen wachsenden Metropolen bezahlbar zu halten, hat schlicht nicht funktioniert. Egal ob auf Bundes- oder Landesebene. Die Politik hat versagt. Mietpreisbremse, Makler-Besteller-Prinzip, Milieuschutzgebiete, all das hat nicht verhindert, dass die Mieten im Mieterland Deutschland explodieren. Dass Berliner Mietskasernen zu Spekulationsobjekten auf dem Kapitalmarkt wurden. Gekauft, wiederverkauft, mit großen Renditeversprechen, ohne Rücksicht auf die Menschen, die dort wohnen müssen. Im Gegenteil, die Politik hat einen Großteil dazu beigetragen, dass die Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt heute so dramatisch ist. Erst vor gut 10 Jahren hat ein rot-roter Senat zehntausende Wohnungen für lächerliche 8.000 Euro pro Wohnung verscherbelt, um die Schuldenlast kurzfristig um ein paar Millionen zu mindern. Eine Dummheit, die heute nicht mehr nachvollziehbar ist. Jetzt also fordern mehrere Bündnisse, gewinnorientierte Immobilienkonzerne, die mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin besitzen, zu enteignen. Eine radikale Forderung, völlig klar. Allerdings spielen auch einige der betroffenen Firmen alles andere als fair. Allen voran die Deutsche Wohnen. Ein Konzern, der versucht, mit allen Mitteln, die Gesetze gerade so hergeben, Mieten zu erhöhen, Mieter zu verdrängen, rauszumodernisieren. Um sie dann gegen eine potentere Klientel auszutauschen, die sich die topsanierte Wohnung für 2.500 Euro kalt leisten kann. Dass das Volksbegehren am Ende eine Mehrheit finden wird, ist im Grunde jetzt schon klar. Dafür spricht nicht nur der Massenprotest heute auf den Straßen Berlins, sondern auch mehrere Umfragen. Dass der in der Frage zerstrittene Berliner Senat das Vorhaben am Ende umsetzt, ist unwahrscheinlich. Nicht zuletzt, weil man jahrelange Rechtsstreitigkeiten fürchtet. Doch indirekt hat die Initiative schon heute Erfolg. Die Berliner SPD will die Mieten deckeln. Und der Senat hat angefangen, die Wohnungen teuer zurückzukaufen, die er einst fast verschenkt hat. Der einstige Fehler der Politik kostet den Steuerzahler nun Milliarden. Aber eine wirkliche Alternative scheint es nicht zu geben. Klar, durch all diese Schritte wird keine neue Wohnung gebaut. Und ohne Neubau von bezahlbarem Wohnraum wird das Problem in der massiv wachsenden Metropole Berlin auch nicht zu lösen sein. Nur allein auf das Prinzip Neubau zu setzen, kann keine Lösung sein. Denn im großen Umfang kann nur am Stadtrand gebaut werden, in Marzahn, Hellersdorf und Co. So droht das, was in anderen europäischen Hauptstädten wie Paris mit seinen Banlieues schon längst Realität ist. Eine Ghettoisierung. Viertel werden strikt nach Geldbeutel aufgeteilt, Ärmere werden an den Stadtrand gedrängt, nur noch Wohlhabende können sich Wohnungen im Stadtkern leisten. Die Macht der Immobilienkonzerne muss also gebändigt werden. Der Staat muss eingreifen, egal ob durch die Enteignung ganzer Konzerne oder striktere Regelungen wie einen Mietendeckel. Denn das machen die Demonstranten in Berlin heute ganz deutlich. Wohnen ist ein Grundrecht, das nicht auf dem freien Markt verspielt werden darf. Sie hört einen Kommentar von Manfred Götzke.